Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. I hope you slept well. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Did you sleep well, Daniel? Hast du gut geschlafen, Daniel? Very little, huh? Sehr wenig, oder? You came home late last night. Du bist gestern spät nach Hause gekommen. And I make him get up early to come here to work. Und ich lasse ihn früh aufstehen, um hier zu arbeiten. Am I mean boss? Bin ich ein böser Chef? Try not to be too mean. Ich versuche nicht zu gemein zu sein. So, look, what happened when Adam and Eve sinned in the garden? Was passierte, als Adam und Eva im Garten sündigten? They were immediately confronted with the truth without grace. Sie wurden sofort mit der Wahrheit konfrontiert ohne Gnade. Their eyes were opened. Ihre Augen wurden geöffnet. They saw the mess. Sie sahen das Durcheinander. They realized they failed God. Sie realisierten, dass sie vor Gott versagt haben. That was truth. Das war die Wahrheit. What did they do? Was haben sie gemacht? They tried to fix it themselves. Sie versuchten selbst die Lösung zu finden. So they hid from God. They ran away. Sie versteckten sich vor Gott. Sie liefen davon. They shifted the blame. Sie schoben die Schuld weg von sich. Themselves clothes of fig leaves. Sie machten sich selbst Kleider aus Feigenblättern. Truth without grace will always have this reaction. Wahrheit ohne Gnade wird immer diese Reaktion haben. If you are living with truth and not grace, you will always shift the blame. Wenn du mit der Wahrheit und ohne Gnade lebst, wirst du die Schuld immer abschieben. But you will always run away. Du wirst immer wegrennen. You always hide. Du wirst dich immer verstecken. And you will always try to make yourself look better than you really are. Und du wirst immer versuchen, dich besser darzustellen, als du wirklich bist. That's what truth without grace does. So macht es die Wahrheit ohne Gnade. Because you feel embarrassment, you feel naked. Weil du dich beschämt und nackt fühlst. So you're gonna try to dress yourself up and pretend that you are not naked. Also versuchst du, dich zu verkleiden und vorzugeben, nicht nackt zu sein. Right in the very beginning. Schau, gleich zu Beginn. We see this incredible principle of Jesus. Sehen wir dieses unglaubliche Prinzip von Jesus. Bringing truth and grace. Indem er Wahrheit und Gnade brachte. It's incredible when John says, Jesus came and he was full of truth and grace. Wirklich unglaublich, wie Johannes sagte, Jesus kam und war voller Wahrheit und Gnade. So what happened? Was passierte? In the Garden of Eden, God didn't come and bring grace. Im Garten von Eden kam Gott nicht und brachte Gnade. Without truth. Ohne Wahrheit. That would have been very, very unhelpful. Das hätte wenig geholfen. And what God did immediately, he faced the truth. Gott konfrontierte sofort die Wahrheit. God says, where are you? Gott sagt, wo seid ihr? Did you eat from the tree? Habt ihr vom Baum gegessen? God never said, hey guys, I love you, everything is fine, don't worry, I'm gonna show you that Christ will die for you. Gott sagte nie, ich liebe euch, alles ist gut, macht euch keine Sorgen, ich zeige euch, dass Christus für euch sterben wird. No, God brought truth. Nein, Gott brachte Wahrheit. You ate. Ihr habt gegessen. You did wrong. Ihr habt einen Fehler gemacht. And they did. Und das haben sie. Because they have not yet seen the grace of God, they acted like everybody acts who's confronted with the truth alone. Da sie aber die Gnade Gottes noch nicht kannten, verhielten sie sich genauso, wie jeder sich verhält, wenn er mit der Wahrheit konfrontiert wird. Blame everyone. Die Schuld anderen zuschieben. So what does God do? Was macht Gott? He doesn't accept this. Er akzeptiert das nicht. Because God knows truth without grace is destructive, so he has to bring grace. Gott weiß, dass Wahrheit ohne Gnade zerstören wirkt und dass er Gnade bringen muss. So he says. Also sagt er. Fig tree dress is not good enough. Diese Feigenblätterkleider sind nicht gut genug. And he gave them clothes of a lamb. Und er gab ihnen Kleider aus Lammfell. What happened right there? Was ist genau hier passiert? Jesus came. Jesus ist gekommen. Even in the beginning when man messed up, we already see the finished work of the cross. Ganz am Anfang, als Menschen es vermasselten, sieht man das vollbrachte Werk am Kreuz. Saying, yes, I will show you the truth, but don't worry, I'm not going to leave you alone today. Genau hier sagt der Vater, ja, ich werde euch die Wahrheit zeigen, aber macht euch keine Sorgen, ich lasse euch nicht alleine. The perfect lamb is going to come. Das perfekte Lamm wird kommen. And he's going to bring you grace so that you can deal with the truth. Und euch Gnade bringen, damit ihr mit der Wahrheit umgehen könnt. Thousands of years later. Und dann tausende Jahre später. There comes Jesus. Kam Jesus. John, who prepared the way for him. Und Johannes, der ihm den Weg bereitete. He quotes exactly what already happened in Genesis. Er zitiert genau das, was in 1. Mose passiert. He says, this is the Lamb of God. Er sagt, das ist das Lamm Gottes. Carries away the sins of the world. Das die Sünden der Welt hinwegnimmt. He says this. Und dann sagt er folgendes. Moses brought the law. Moses hat das Gesetz gebracht. That's the truth. Das ist die Wahrheit. You keep messing up. Weil ihr es weiterhin vermasselt. Keep failing God. Und du versagst weiterhin vor Gott. You can't live to God's standard. Du schaffst es nicht, nach Gottes Standard zu leben. But John says, aber Johannes sagte, don't worry. Mach dir keine Sorgen. There's something much greater than Moses. Es gibt da etwas viel Größeres als Mose. His name is Jesus. Sein Name ist Jesus. He's just come. Er ist gerade gekommen. And he came to be full of truth and full of grace. Er kam, um voll von Wahrheit und Gnade zu sein. And suddenly, your truth is not destructive anymore. Und plötzlich ist deine Wahrheit nicht mehr zerstörend. The truth, how we have failed. Die Wahrheit, wie wir versagt haben. It becomes redemptive because grace enters truth. Wird eingelöst, weil Gnade in die Wahrheit kommt. Oh, if the church could only live this. Wenn die Gemeinde dies leben könnte. And if the church could show this. Wenn die Gemeinde dies zeigen könnte. Sinners would run and be transformed. Sünder würden rennen und verändert werden. Let's not trust in grace only. Vertrauen wir nicht nur auf die Gnade. And let's not preach truth only. Und predigen wir nicht nur Wahrheit. Let's join these two together. Verbinden wir diese beiden. And let's bring release to people. Bringen wir den Menschen Befreiung. I'll see you tomorrow. Ich sehe dich morgen.